Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 281, an Schiller. Ich wage es endlich, Ihnen die drei ersten Gesänge des epischen Gedichtes zu schicken. Haben Sie die Güte, es mit Aufmerksamkeit durchzusehen, und teilen Sie mir Ihre Bemerkungen mit. Herrn von Humboldt bitte ich gleichfalls um diesen Freundschaftsdienst. Geben Sie beide das Manuskript nicht aus der Hand und lassen Sie mich es bald wieder haben. Ich bin jetzt an dem vierten Gesang und hoffe mit diesem wenigstens auch bald im Reinen zu sein. Ihrem Herrn Schwager wollte ich mein Gartenhaus bis Ostern, aber freilich nur bis dahin gern überlassen, doch würde es nur als die letzte Ausflucht zu empfehlen sein, denn es würde doch viel Umstände machen, es für die jetzige Jahreszeit instand zu setzen, denn es ist kein Ofen darin, und Möbel könnte ich auch nicht geben. Allein das ganze germarische Haus ist leer, und die Fräulein, die ich soeben fragen lasse, will es im Ganzen oder zum Teil auf 6 Wochen vermieten, auch wohl Möble dazugeben. Bei dem großen Drange aber, der hier nach Quartieren ist, stehe ich nicht dafür, dass diese Gelegenheit nur eine Woche offen bleibt. Sie müssten mir daher durch einen Boten anzeigen, wie viel Raum man verlangt, und mir etwa zugleich melden, wer bisher Ihres Herrn Schwagers Angelegenheiten besorgt hat, damit man sich mit ihm bereden könne. Meier grüßt aufs Beste und hat beiliegendes sehr artiges Titelkupfer geschickt, das aber freilich in die Hände eines sehr guten Kupferstechers fallen sollte, worüber wir uns noch bereden wollen. Der heutige Oberon fordert mich zur Probe, das nächste Mal mehr. Weimar am 18. Februar 1797. Geh.